Ich hab dasselbe nie gelebt, wissen, dass niemand es nicht macht. Ich möchte konsumieren, so sehr ich mich auch bemühe. Wie viele direkt sind für euch, suchen nach Mäuler, bin nur du auf.